Okay, let's turn to the book of Daniel. Blättert bitte zum Daniel-Buch. And let's pray. Und dann wollen wir beten. Father, we thank you for our life on earth. Vater, wir danken dir für unser Leben hier auf der Erde. The years go by so quick. Die Jahre, die verstreichen so schnell. We thank you for every breath that we can take. Wir danken dir für jeden Atemzug, den wir hier haben. Thank you for the sacredness of your word. Und danke für die Heiligkeit deines Wortes. For the Holy Spirit. Für den Heiligen Geist. That speaks to our hearts. Der zu unseren Herzen spricht. Thank you for the body of Christ. Danke für den Leib Christi. Across the world. In der ganzen Welt. So many different churches. In so vielen verschiedenen Gemeinden. One body. Ein Leib. One Spirit. Ein Geist. One Lord. Ein Herr. One faith. Ein Glaube. One baptism. Eine Taufe. And one God. Und ein Gott. And Father who is above all. Und Vater, der über allen steht. And in all. Und in allen ist. And through all. Und durch alle wirkt. Thank you tonight. Danke heute Abend. Bless these words, I pray. Segne diese Worte, darum bitte ich dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Daniel chapter 4. Daniel 4. 2 weeks ago we spoke about a king named Zedekiah. Vor 2 Wochen haben wir über einen König gesprochen namens Zedekiah. A king who was too afraid to heed the promise of God. Ein König, der he was too afraid to listen to the promise of God. Er hatte Angst, diesen Verheißungen Gottes zu folgen. Because he feared men. Weil er Furcht hatte vor den Menschen. And the thing that he feared was the very thing that came upon him. Und das, was er gefürchtet hatte, kam dann auch über ihn. He was blinded. Er wurde blind gemacht. And led captive to Babylon. Und wurde dann als Gefangener nach Babylon geführt. Last week we talked about another king, Ahab. Letzte Woche haben wir wieder über einen König gesprochen namens Ahab. Who was an evil king married to Jezebel. Er war ein böser König und war mit der Jezebel verheiratet. And he was too fearful to not listen to the promise of the prophet. Und er hatte zu große Furcht, nicht auf diese Verheißungen der Propheten zu hören. As the prophet spoke forth the judgment of God. So wie der Prophet eben dieses Gerichtsurteil Gottes aussprach. King Ahab repented. Der König Ahab kehrte um. And found mercy in the eyes of God. Und er fand Barmherzigkeit vor den Augen Gottes. Tonight we have one more king. Heute Abend haben wir noch einen König. King Nebuchadnezzar. Nebukadnezar. King of Babylon. König von Babylon. Not one of the kings of Israel. Keiner der Könige aus Israel. But a very interesting story we find. Aber wir finden eine sehr interessante Geschichte. This is some years after the story of Shadrach, Meshach and Abednego. Und das spielt ein paar Jahre nach der Geschichte von Shadrach, Meshach und Abednego. Some scholars believe this is toward the end of his life. Manche Schriftgelehrte glauben, dass diese Szene am Ende seines Lebens spielt. About 10 years before he died. Circa 10 Jahre vor seinem Tode. And he is the sovereign king of Babylon. Babylon rules the world. Er ist ein souveräner König in Babylon. Babylon regiert über die ganze Welt. We couldn't even begin to describe the city of Babylon and how great it was. Man kann nicht einmal Worte finden, um diese Stadt zu beschreiben. So großartig war sie. If we could see it today, it would take our breath away. Und wenn wir sie heute erblicken könnten, diese Stadt, es würde uns den Atem rauben. And he has a dream. Und er hat einen Traum. And the dream troubles him. Und dieser Traum beschäftigt ihn. He calls his counselors in. They can't answer the dream. Er ruft dann seine Berater zu sich, aber sie können ihm keinen Rat geben. Can't define it. Sie können diesen Traum nicht auslegen. And so he calls in Daniel. Also ruft er dann den Daniel zu sich. In verse 8, finally Daniel came. In Vers 8, da kommt der Daniel. Verse 11, the dream was about a great tree. Und dieser Traum ist über einen großen Baum. In verse 14, this great tree gets chopped down. Und im Vers 14, da wird dieser Baum umgeschlagen, heißt and all the birds that nested there are scattered away. Und all die Vögel, die da drin nisten, die fliegen wieder weg. And we pick it up in verse 19. Wir wollen das im Vers 19 aufgreifen. Then Daniel, whose name was Belshazzar, was appalled for a while as his thoughts alarmed him. Das ist im deutschen Vers 16. Da war Daniel, dessen Name Belshazzar ist, eine Zeit lang vor Entsetzen wie betäubt. The king responded and said, Belshazzar, do not let the dream or its interpretation alarm you. Der König fing an und sagte, Belshazzar, der Traum und seine Deutung mögen dich nicht erschrecken. Belshazzar answered and said, My Lord, if only the dream applied to those who hate you and its interpretation to your adversaries. Belshazzar antwortete und sprach, Mein Herr, der Traum gelte deinen Hassern und seine Deutung deinen Feinden. The tree that you saw, which became large and grew strong, whose height reached to the sky and was visible to all the earth. Der Baum, den du gesehen hast, der groß und stark war und dessen Höhe an den Himmel reichte und der über die ganze Erde hin zu sehen war. Whose foliage was beautiful and its fruit abundant and in which was food for all, under which the beasts of the field dwelt and in whose branches the birds of the sky lodged. Und dessen Laub schön und dessen Frucht zahlreich und an dem Nahrung für alle war, unter dem die Tiere des Feldes wohnten und in dessen Ästen die Vögel des Himmels sich aufhielten. It is you, das bist du, O King, O König, for you have become great, der du groß und stark geworden bist and have grown strong. Und stark geworden. And your majesty has become great and reached the sky, your dominion to the end of the earth. Und deine Größe nahm zu und reichte bis an den Himmel und deine Herrschaft bis ans Ende der Erde. Verse 24. This is the interpretation, O King. Vers 21 im Deutschen. Dies ist die Deutung, O König. This is the decree of the Most High. Und dies der Beschluss des Höchsten. Which has come upon my Lord the King. Der über meinem Herrn, den König, kommen wird. That you be driven from mankind. Man wird dich von den Menschen ausstoßen. And your dwelling place be with the beasts of the field. Und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. And you be given grass to eat like cattle and be drenched with the dew of heaven. Man wird dir Gras zu essen geben wie den Rindern. Seven periods or 7 years will pass over you. Und es werden 7 Jahre über dir vergehen. Until you recognize that the Most High is ruler over the realm of mankind. Bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht. And bestows it on whomever he wishes. Und es verleiht, wem er will. And in that it was commanded to leave the stump with the roots of the tree, your kingdom will be assured to you after you recognize that it is heaven that rules. Und dass man gesagt hat, man solle den Wurzelstock des Baumes übrig lassen, dein Königtum soll dir erhalten bleiben, sobald du erkennst, dass die Himmel herrschen. Wow. Look at verse 27. Schaut euch den Vers 24 im Deutschen an. A possible way out. Der mögliche Ausweg. Therefore, O King, darum, O König, May my advice be pleasing to you. Lass dir meinen Rat gefallen. Break away now from your sins by doing righteousness. Und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit. And from your iniquities by showing mercy to the poor. Und mit deinen Vergehen durch Barmherzigkeit gegen Elende. In case there be a prolonging of your prosperity. Wenn dein Wohlergehen von Dauer sein soll. All this happened to King Nebuchadnezzar. Das alles ist dem König Nebukadnezar passiert. 12 months later. 12 Monate danach. He was walking on the roof of the royal palace of Babylon. Da ging er auf den Mauern von der Stadt Babylon. Im Dach. It says it right there. It reads it right there, verse 2. Ja, Vers 26 im Deutschen. The king reflected and said, Da begann der König und sagte, Is this not Babylon the Great? Ist das nicht das große Babel, which I myself have built, das ich durch die Stärke meiner Macht as a royal residence by the might of my power, und zur Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe, for the glory of my majesty, und zum königlichen Wohnsitz für meine Herrlichkeit erbaut habe. While the word was in the king's mouth, noch war das Wort im Mund des Königs, a voice came from heaven saying, da kam eine Stimme aus dem Himmel, King Nebuchadnezzar, dir, König Nebukadnezar, to you it is declared, wird gesagt, sovereignty has been removed from you. Das Königtum ist von dir gewichen. And you will be driven away from mankind. Und man wird dich von den Menschen ausstoßen. And your dwelling place will be with the beasts of the field. Und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. You will be given grass to eat like cattle. Man wird dir Gras zu essen geben wie den Rindern. And 7 periods of time will pass over you until you recognize. Und es werden 7 Jahre über dir vergehen, bis du erkennst, that the Most High is ruler over the realm of mankind and bestows it on whomever he wishes. Dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will. Immediately the word concerning Nebuchadnezzar was fulfilled. Zu derselben Stunde wurde das Wort an Nebukadnezar erfüllt. He was driven away from mankind and began eating grass like cattle. Er wurde von den Menschen ausgestoßen und aß Gras wie die Rinder. His body was drenched with the dew of heaven. Und sein Leib wurde benetzt vom Tau des Himmels. Until his hair had grown like eagle's feathers. Bis sein Haar wie Adlerfedern wuchs. And his nails like bird's claws. Und seine Nägel wie Vogelkrallen. Wow. What a story. Was für eine Geschichte. Look at the last verse. Schaut euch den letzten Vers an. This is at the end of the story now. Das Ende der Geschichte. Now I, Nebuchadnezzar, praise, exalt and honor the King of heaven. Nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels. For all his works are true and his ways are just. Dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege recht sind. And he is able to humble those who walk in pride. Und der die erniedrigen kann, die in Stolz einhergehen. God is able to humble the proud. Gott kann diejenigen erniedrigen, die stolz sind. If you look back at verse 26 in the English, wenn ihr da zurückblättert zum Vers 22 im Deutschen, after you recognize, da heißt es, nachdem du das erkannt hast, that you are not the ruler, but God is the ruler, dass du nicht der Herrscher bist, sondern Gott es ist. It's a great principle here. Da ist ein großes Prinzip dahinter. We see many things that we can glean. Es gibt viele Dinge, nach denen wir uns ausstrecken. We see the king, a non-Israeli king, a king of a Gentile nation. Wir sehen hier einen König, keinen Israeliten, who believes in many gods, der an viele Götter glaubt, and how gracious God is to him, und wie gnadenvoll ihm Gott begegnet, that God warns him, Gott warnt ihn, and gives him 12 months, und er gibt ihm 12 Monate Zeit, 12 months time, 12 Monate Zeit. Very clear here in verse 27. Sehr klar hier im Vers 23. Therefore, O King, my advice, may my advice be pleasing to you. Vers 24 im Deutschen. Darum, O König, lass dir meinen Rat gefallen. Break away. Und brich. From your sins. Brich mit deinen Sünden. Break away. Brich mit deinen Sünden. All of us are proud. Alle von uns sind stolz. By nature. Von Natur aus. We are only humble after God humbles us. Wir sind nur dann demütig, wenn uns Gott demütigt. I cannot even humble myself because ich kann mich selbst gar nicht demütigen. Then I'll be proud of being humble. Weil dann wäre ich schon wieder stolz darüber, demütig zu sein. So I can only humble myself before the presence of God. Ich kann mich also nur vor der Gegenwart Gottes demütigen. Or as it says in 1 Peter 5, to humble myself under the mighty hand of God. Oder wie es im 1. Petrus 5 heißt, ich demütige mich unter die mächtige Hand Gottes. Which means that God is the one who's humbling me. Was bedeutet eben, dass Gott derjenige ist, der mich demütigt? And there's a certain recognizing that God wants us to go through. Und da gibt es einen gewissen Prozess des Erkennens, den Gott möchte, dass wir ihn durchlaufen. There's something in each one of us that God wants us to recognize. In jedem Einzelnen von uns ist etwas drinnen, wovon Gott möchte, dass wir es erkennen. Certain things that we're just rejecting. Gewisse Dinge, die wir einfach ablehnen. We're saved. Wir sind errettet. We're doing well. Es geht uns ganz we're gut. Part of the church. Wir sind in einer Gemeinde. We're coming to services. Wir kommen in den Gottesdienst. We're growing. Wir wachsen. And yet in the heart of man, aber dennoch im Herzen des Menschen, Jeremiah 17, verse 9, Jeremia 17, 9, the heart is so desperately wicked. Das Herz ist so böse vom Grund auf. Above all things, who can know it? Und über allem, wer weiß es schon? Only God can know how wicked my heart is. Nur Gott kann das ausnehmen, wie böse mein Herz ist. Myself. Ich kann mich selbst täuschen. I can live indifferent to God's word. Ich kann dem Wort Gottes gegenüber gleichgültig sein. And all of us are somehow being held back. Und irgendwie werden wir alle ein wenig zurückgehalten. By things that we ignore. Durch Dinge, die wir ignorieren. Either carelessly. Entweder aus Sorglosigkeit. Or recklessly. Oder weil wir. Reckless is like maybe more arrogantly. Oder weil wir arrogant sind gegenüber dieser Sache. Right, some of us are just ignorant of truth. Manche sind einfach ignorant in Bezug auf die Wahrheit. And some of us are willfully ignorant. Und manche machen das sogar willentlich. Some of us are unwillingly ignorant. Manche sind das unabsichtlich. But then there's some who are arrogant against the truth. Aber dann gibt's auch welche, die sind arrogant gegenüber der Wahrheit. But God is able to humble the proud. Aber Gott vermag den Hochmütigen zu demütigen. I wonder how many of us tonight, right tonight, ich frage mich, wie viele von uns heute Abend, und zwar are much like Nebuchadnezzar. Genauso sind wie der Nebukadnezar. In one stage or another. In einem Bereich oder in einem anderen. Some of us came in like an animal. Vielleicht ist da jemand hereingekommen wie ein Tier. You know, we were once walking well with the Lord. Eines Tages gingen wir gut, liefen wir gut mit we dem once Herrn. Had a great testimony. Wir waren ein großartiges Zeugnis. We once read our Bible continuously. Wir lasen einmal in unserer Bibel ständig. We shared our faith. Wir teilten unseren Glauben mit. And today, und heute we're much like Nebuchadnezzar. Sind wir ähnlicher diesem Nebukadnezar. Somehow we've been given over. Wir sind da irgendwie übergeben worden, like diesem Zustand. The animal nature, the old sin nature. So wie eben die alte Sündennatur es ist. We're given over to it. Wir sind da übergeben worden. It's in Romans chapter 1. So wie es in Römer 1 heißt. Because they were unthankful. Weil sie undankbar waren. Because they refused to recognize that it was God who was creator. Weil sie sich weigerten, Gott als Schöpfer anzuerkennen. They began to make images of birds. Sie machten sich Bilder von Vögeln. Four-legged creeping things. Von vierfüßigen kriechenden Tieren. And they began to worship these things. Und dann begannen sie diese anzubeten. And they would pull them out and say, "This is our God." Und sie nahmen diese Sache da und sagten, das ist unser Gott. This egg right here, this is the great egg God. Dieses Ei hier, das ist das große Gottei. Because they did that. Und weil sie das taten, God gave them over. Da gab sie Gott dahin. In this sense, he really gave them over. Er gab sie dann wirklich dahin in dieser Richtung. To all kinds of things, homosexuality. Und zwar zu allen möglichen Dingen, Homosexualität. Lesbianism. Lesbentum. Unbelievable kind of debauchery, we call it in English. Debauchery is just like, oh. Also so alles mögliche Grausige. It's so against nature. So etwas gegen die Natur gehendes. You can't even mention it. Das kann man gar nicht erwähnen. If you hear about it. Wenn du davon nur hörst. You say, don't tell me about those kind of things. Dann sagst du, na, sag mir das gar nicht. Das will ich nicht hören. If you see it, you would vomit. Und wenn du das siehst, dann musst du brechen. And God gave them over. Aber Gott hat sie dahin gegeben. Because of a refusal to recognize. Weil sie sich weigerten anzuerkennen. That it was God who created all things. Dass Gott alles geschaffen hat. That nature speaks of his characteristics. Und dass die Natur von seinem Wesen spricht. And here in verse 27. Und hier im Vers 27. I think all of us go through this. Und ich glaube, alle von uns machen so etwas durch. In a kind of a different way as believers. Auf verschiedene Art und Weise als Gläubige. We might call it the wilderness experience. Wir könnten das auch nennen die Erfahrung in der Wüste. Where God hands us over to a wilderness. Wo uns Gott dieser Wüste übergibt. There's a refusal to recognize. Da ist ein Widerstreben, etwas anzuerkennen. A certain truth. Eine gewisse Wahrheit. For Nebuchadnezzar. Für Nebukadnezar. The refusal to recognize that God is ruler. War es diese Weigerung anzuerkennen, dass Gott der Herrscher ist. That God put you there. Dass Gott ihn dort hingestellt hatte. It's God who built this kingdom. Gott hat dieses Königreich gebaut. Allowed it to prosper. Und er hat es zugelassen, dass das wächst. Not you, Nebuchadnezzar. Nicht du, Nebukadnezar. But I wonder, like for husbands today. Aber ich frage mich, ob zum Beispiel nicht bei Ehemännern heute. Husbands who refuse to recognize. Und zwar Ehemänner, die sich weigern, etwas anzuerkennen. That as the head of the home. Nämlich, dass sie die Leitung zu Hause haben. You are to love your wife. Und zwar in dieser Leitung seine Frau lieben sollten, as Christ, ihre Frau lieben as Christ sollten. Loved the church. So wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Have you ever heard Christ? Hast du jemals gehört von Christus? Speak words to the church that some men speak to their husbands. Und zwar Worte von Christus der Gemeinde gegenüber, die du als Ehemann aussprichst. Has he ever called the church a witch? Hat er jemals die Gemeinde Hexe genannt? Think about it. Denk da mal drüber nach. Some of the things that men think and say. Manche Dinge, die Männer denken oder sagen. Do you think if Jesus glaubt ihr, wenn Jesus zu euch nach Hause käme, his attitude toward your wife would be the same one that you have? Dass er die gleiche Einstellung hätte, wie ihr sie habt gegenüber eurer Frau? I think if you invited Jesus for dinner, ich glaube, wenn ihr Jesus zum Abendessen einladet, I think you'd find him going over and wash the dishes. Ich glaube, ihr würdet ihn dann finden in der Küche und die Teller abwaschen. I think he'd do a lot of things that would embarrass us as men. Ich glaube, er würde viele Dinge tun, die uns als Männer stören. Love your wife. Liebt eure Frauen. Now, the Holy Spirit speaks personally to all of us. Nun, der Heilige Geist spricht ganz persönlich zu jedem Einzelnen. All of us have this area. Und jeder Einzelne hat diesen Bereich. And areas that God wants to put a finger on. Und Bereiche, wo Gott genau den Finger drauflegen möchte. He wants to deliver us. Er möchte uns dort freisetzen. From areas that we refuse to recognize. Von Bereichen, wo wir uns weigern, etwas anzuerkennen. Until you recognize, bis du erkennst, that husbands love their wives as Christ loves the church. Dass Ehemänner ihre Frauen so lieben wie Christus die Gemeinde. You're going to eat grass with the cattle. Wirst du Gras essen mit den Rindern? Honestly, I have seen Christians like this. Also ganz ehrlich, ich habe Christen gesehen so. And they're angry at God. Und die sind dann zornig über Gott. Well, you know what? God is angry at you. Aber wisst ihr was? Gott ist zornig über sie. He's angry too. So you're angry at each other. Also beide sind zornig. Because it's pride. Weil das ist Stolz. And we live by every word that comes from the mouth of God. Und wir leben von jedem einzelnen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. And the Holy Spirit is faithful to us. We know the area. We know it. Und der Heilige Geist ist treu uns gegenüber. Wir wissen diesen Bereich. Wir kennen diesen Bereich. But in Romans chapter 1 they suppressed it. Aber in Römer 1 heißt es, sie unterdrückten das. And they pushed it down. Sie haben das niedergedrückt. And they held the truth in unrighteousness. Und sie haben die Wahrheit hintangestellt. God has a way to humble the proud. Aber Gott weiß, den Stolzen zu demütigen. He's able to. Er kann das. Every single one of us will be humbled by God. Und jeder einzelne von uns wird von Gott einmal gedemütigt. To be delivered. Um freigesetzt zu werden. And in the end, Nebuchadnezzar was blessed beyond. Und am Ende wurde Nebukadnezar gesegnet über alle Maßen. God wants us to recognize certain things. Gott möchte, dass wir gewisse Dinge erkennen. Maybe to the one who's so strong. Vielleicht einer, der ganz stark ist. God says, I'm going to put you out with the cattle for a season. Zudem sagt Gott, ich werde dich eine gewisse Zeit da hinausstellen zu den Rindern. Until you recognize. Bis du erkennst. That the joy of the Lord is your strength. Dass die Freude im Herrn deine Stärke ist. It's the peace that passes understanding. Es ist der Friede, der jedes Verstehen übersteigt. So many things. God wants us to recognize. Es gibt so viele Dinge, von denen Gott möchte, dass wir sie erkennen. I want you to go to verse 27 one more time. Ich möchte, dass ihr noch einmal zum Vers 24 im Deutschen geht. Therefore, O King, may my advice be pleasing to you. Darum, O König, lass dir meinen Rat gefallen. Break now from your sins. Und brich mit deinen Sünden. These are things. This word sins here means violation of what God forbids us to do. Dieses Wort Sünden hier bedeutet ein Missbrauch dessen, was Gott uns eigentlich verbietet God zu tun. Says, don't cross the line. Gott sagt, geht nicht über diese Linie. What line? Welche Linie? The one you just crossed. Na, die, wo du gerade drüber gestiegen bist. Oh, is there a line there? Wirklich, gibt's eine Linie? Yeah, there was a line right there. Ja, da war eine Linie. I said, don't cross it. Ich habe gesagt, trete da you nicht mean, drüber. Line, God? Was, diese Linie, da meinst du, That's Gott? A sin. Das ist Sünde. And these lines of restriction und diese Linien der Einschränkung are always in terms of preserving someone else's freedom. Die sind gegeben im Sinne von Bewahrung eines anderen Freiheit. Don't commit adultery. Begehe keinen Ehebruch. Do you know why? Because I love that family. Weil ich mag diese Familie. Ich liebe sie. I love that family. Ich liebe diese Familie. And I don't want you destroying that family. Ich möchte nicht, dass du diese Familie zerstörst. So you don't commit adultery, okay? Also begehe keinen Ehebruch, okay? And I say that out of love for them. Und ich sage das aus Liebe zu ihnen. Number two, don't steal. Punkt 2, stehle nicht. Because it belongs to them. Weil das gehört ihnen. Okay? Ja. Number 3, don't lie. Punkt 3, lüge nicht. And on and on and on. Und so weiter und so fort. These are restrictions of love. Das sind Einschränkungen in Liebe gegeben. I remember about 20 years ago. Ich erinnere mich vor circa 20 Jahren. I ran into an old friend of mine. Da traf ich einen alten Freund. Who was a girl. Es war ein Mädchen. At the shopping center in New Jersey. Und zwar in einem Einkaufszentrum in New Jersey. And I said, "Hi, how are you?" Und ich habe gesagt, "Hallo, wie geht's dir?" "Bob, how are you?" Und sie hat gesagt, "Robert, wie geht's dir?" "Great." Großartig. And I said, "Are you doing good?" Geht's dir gut, ja? "No, I'm very unhappy." Und sie hat gesagt, "Nein, ich bin sehr unglücklich." I said, "Well, I don't know you to be an unhappy person. What could make you unhappy?" Und ich habe gesagt, "Na, was kann denn dich schon unglücklich machen?" She said this. Sie sagte dann Folgendes. "I'm in love with a man." Ich liebe einen Mann. "And," I said. Und habe ich gesagt? She said, "There's only one problem." Sie hat dann gesagt, es gibt nur zwei Probleme First, dabei. "He is happily married with three children." Zunächst einmal, er ist glücklich verheiratet und hat drei Kinder. "And the second problem is, I don't know how to tell him." Und das zweite Problem ist, ich weiß nicht, wie ich ihm das sagen soll. So you are in love with a happily married man with three children. Also du bist verliebt in einen verheirateten Mann, der glücklich verheiratet ist und drei Kinder hat. And your dilemma is, you don't know how to steal him. Und dein Dilemma ist, du weißt nicht, wie du ihn da wegbringen kannst. That's sin. Das ist Sünde. That's a deliberate violation of God's commandment. Das ist ein willentlicher Missbrauch und Übertretung der Gebote Gottes. The second one here. Das zweite hier. "And from your iniquities." Und von deinen Sünden. "Of showing mercy to the poor." Und mit deinen Vergehen durch Barmherzigkeit gegen Elende. This is voluntary neglect. Das ist ein willentliches Vernachlässigen. Right? A voluntary neglect of what I should do. So ein willentliches, bewusstes Vernachlässigen dessen, was ich tun sollte. The first one is I am willfully doing what I should not do. Das erste bedeutet, ich tue willentlich etwas, was ich nicht tun sollte. I want that guy's wife. Ah, ich möchte die Frau von diesem Burschen. Sin. Haben. Sünde. Iniquity. Sünde. Elend. It's just my wife. She doesn't need any help. It's just my wife. Das ist nur meine Frau. Sie braucht keine Hilfe. It's just a woman. I mean, come on. Sie ist einfach eine Frau. Neglect. Vernachlässigung. That's iniquity. Das ist ebenso And he böse. Says here, make a break. Und da heißt es eben, baue eine Mauer. Oder was ist? Brich das auf, ja. Also. Make a break. Mach da einen Schlusspunkt, setz einen Schlusspunkt. Make a break. Stopp das. Get away from it. Geh fort von dort. Make a break. Mach einen Stopp da. Move. Beweg dich. Get away from it. Entfern dich von dort. You know why? Weißt du warum? Because God can humble the proud. Weil Gott den Stolzen demütigen kann. And it's frightening. Und das ist furchteinflößend. Some people are just living on the other side of the line. Manche Menschen, die übertreten einfach diese Linie und leben dort. I mean, some single people are having sex like it was God's commandment. Meine einzelne Alleinstehende hier, die haben Sex mit Leuten, als ob es das Gebot Gottes wäre. Paul said this. Paulus hat Folgendes gesagt. I told you before. Ich habe euch vorher schon gesagt. And I tell you again. Und ich sage es euch nun nochmals. Anyone. Jeder. Who commits adultery. Der Ehebruch begeht. Who lives. Who has sex before marriage? Der vor der Ehe sexuelle Beziehungen hat. And is in drunkenness. Der trunksüchtig ist. And all kinds of evil. Und alle möglichen bösartigen Dinge tut. Homosexuality. Homosexualität. He says, "I told you before." Da hat er gesagt, ich habe es euch schon einmal gesagt. I'm going to tell you again. Ich werde es euch jetzt noch einmal sagen. They will not inherit the kingdom of God. Die werden das Königreich Gottes nicht erben. Wow. These are people who refuse to recognize any of God's restrictions. Das sind Leute, die sich weigern, jede Einschränkung Gottes anzunehmen. Oh, come on, that's old fashioned. This stuff. Okay, komm, das ist doch altmodisch. Come on. Altmodisch. And there's Christians. Und es gibt Christen, who are on their way to heaven. Die sind auf ihrem Weg in den Himmel. Who are in danger of losing all reward. Die riskieren es, alle Belohnungen zu verlieren. 1. Corinthians chapter 3, verse 15. 1. Korinther 3, 15. Losing your reward. Deine Belohnungen verlieren. Wood, hay and stubble, watching everything burn up. Holz, Heu und Stroh, alles wird verbrennen. Because they see the line. Weil sie sehen diese Linie. They know it's wrong. Sie wissen, dass es falsch ist. They step over it. Aber sie treten da hinüber. Have a little bit of fun. Dann amüsieren sie sich ein wenig. We step back. Dann kommen sie wieder zurück. Look around. Schauen wieder herum. Step over it. Treten wieder drüber über die Linie. God didn't do anything. Und denken sie, no, Gott hat nichts gemacht. Sie treten wieder zurück. Communion. Gehen zur Kommunion. Cross over the line again. Sie übertreten die Linie wiederum. Hey, this is fun. Ah, das ist lustig. You know what? I don't even have to go back over anymore. Ich muss nicht einmal da weiter wieder zurückgehen. That's pride. Das ist Stolz. God is able to Gott humble the proud. Vermag den Stolzen zu demütigen. He's able to. Er vermag das. Summer is coming. Sommer kommt. This always happens every summer. Und das passiert jeden Sommer immer wieder. Bathing suits. Die Badeanzüge. I wish I didn't have to talk about this. Ich wünschte mir, ich müsste das nicht ansprechen. Bathing suits. Aber Badekleidung. Last summer, some of the bathing suits were so indecent. Da waren letzten Sommer Leute mit Badeanzügen, die waren so. From our church. Ja, das war indecent. Let's put it in other words. There's no word in German for that. The problem. In Deutsch gibt es da gar kein Wort dafür. Obszön vielleicht. Indecent. Also obszön vielleicht. Indecent. Also die waren obszön, diese Badeanzüge. Ich weiß es nicht. Indecent. It means like too much skin everywhere. Das bedeutet einfach zu viel Haut zu sehen überall. Do you know that's across the line? Wisst ihr denn nicht, das ist ein Übertreten der Sperrlinie? Like when women, when you look in the mirror. Frauen, wenn ihr euch in den Spiegel schaut. And for some of you guys too. Und für manche der Männer hier auch. Man, like where'd you get that bathing suit from? Also wo habt ihr denn diesen Badeanzug her? Like the swim club or something? Ja, ist das ein Schwimmclub oder was? Like wow. When you buy a bathing suit, if you're also wenn ihr einen Badeanzug guy kauft, or a girl now, jetzt Bursche oder Mädchen, Mann oder Frau. You look in the mirror, you think two things. Dann schaut euch in den Spiegel und denkt an zwei Dinge. Is this bathing suit gonna make a married man lust after me? Wird dieser Badeanzug einen verheirateten Mann dazu bringen, sich nach mir umzudrehen und Lust zu empfinden? Is this gonna make all the men's eyes turn? Werden alle Augen der Männer mir folgen? The women would say, "Well, that's their problem." Nun, die Frauen werden vielleicht sagen, ja, das ist doch ihr Problem. No, that's your problem and their problem. Nein, das ist euer Problem und auch ihr Problem. Yeah, it's two problems here. Zwei Probleme. Got a lot of problems here, I'm telling you. I was talking to somebody one time. Einmal habe ich mit jemand gesprochen. And he's like, "I'm in big trouble." Er hat gesagt, ich habe große Probleme. And I said, what happened? Und ich habe gefragt, was ist passiert? He said, well, you know, my wife is accusing me of looking at this topless bather. Nun, meine Frau, die wirft mir vor, dass ich da jetzt auf diesen. See, there's just no word for it, you know. Auf diese Frau, die oben ohne ist, yeah, an, dass yeah. ich die anschaue. And she won't talk to me. Und sie spricht nicht mehr mit mir. I said, well. Did you look at her? Nun, hast du sie angeschaut, habe ich gesagt. Well, yeah. Dann hat er gesagt, na ja, ja. And you got a problem, I said. Na, okay. Dann hast du ein Problem jetzt, habe ich gesagt. You got problems here. Okay, you're looking in the mirror. Also bitte, schaut euch in den Spiegel. And you're asking yourself two things. Und fragt euch zwei Dinge. Am I gonna make all the guys look at me? Werden mir alle Burschen nachschauen? If the answer is yes, then get a better bathing suit. Nun, wenn die Antwort ja lautet, dann kauft ihr einen besseren Badeanzug. Number two. Punkt zwei. Am I going to make the women jealous of me? Werde ich alle Frauen da jetzt eifersüchtig machen? And if the answer is yes, then get a different bathing suit. Und wenn die Antwort wiederum ja lautet, dann kauft ihr einen anderen Badeanzug. I mean, certain, you know, You only take it to a certain point. Wir wollen das nur bis zu einem gewissen Punkt eben treiben. Some people are just beautiful anyway. I mean, the women are going to be jealous anyway. Manche Leute sind einfach von Natur aus Schönheiten und die Frauen werden immer eifersüchtig sein. No matter what you put on certain people, they're going to, you know. Ganz gleich, was man diesen anzieht, sie werden immer. But you know what I'm saying. Aber ihr wisst, wovon ich spreche. There's a line. There's a line. Da gibt's eine Linie. And some of us are over the line. Und manche treten über diese Linie. Do you know that God sees that? Und wisst ihr, Gott sieht das. Some men are drinking too much. Manche Männer trinken einfach zu viel. You say it's just Austria. Nun, du sagst, na, das ist halt so in Österreich. It's just a little bit of wine. Nur ein bisschen Wein. Yeah, right. One after the other. Ja, eins nach dem anderen, right? Ein Glas nach dem anderen. You know what? Make a break. Weißt du was? Hör damit auf. Because you know where you're headed. Weil weißt du, wohin du da you're headed out to the cattle. Du gehst da hinaus zu den Rindern. And you're going to be eating grass with the cattle for about 7 years. Und du wirst vielleicht 7 Jahre lang Gras fressen mit den Rindern da draußen. He is able to humble the proud. Er vermag den Stolzen zu demütigen. And he does it amazingly. Und er macht das ganz auf erstaunliche Don't Weise. Worry, you can't run from God. Sorg dich da nicht, du kannst Gott nicht you davonlaufen. You can take a ship. Du kannst auf ein Schiff gehen. And God will bring a storm. Und Gott wird einen Sturm bringen. You can jump off the boat. Du kannst vom Boot hinausspringen. And God will bring a fish. Und Gott wird einen Fisch You're bringen. Not gonna get away. Du kannst Gott nicht davonlaufen. He can humble the proud. Er vermag den Stolzen zu demütigen. Make a break. Hör auf damit. By grace. In Gnade. Say, Lord God, sag einfach, Herr Gott, I don't want to be humbled. Ich möchte nicht gedemütigt werden. I don't want to eat with the grass. Ich möchte nicht Gras fressen. Ich möchte nicht bei den Schweinen landen. I want to make a break. Bitte, ich möchte aufhören damit. I want to do the thing that's right. Ich möchte das tun, was richtig ist. And we'll just close with this. Und mit dem wollen wir abschließen nun. Make, it says, break away from your sins by doing righteousness. Da heißt es, brich mit deinen Sünden und übe Gerechtigkeit. Do you know what our biggest problem is? Wisst ihr, welches unser größtes Problem ist? We're not doing what we should do. Wir tun nicht das, was wir tun sollten. And then we have so much time on our hands. Und dann haben wir so viel Zeit. We start to do what we shouldn't do. Dass wir beginnen, das zu tun, was wir nicht tun sollten. If we were just doing what we should do, wenn wir bloß das täten, was wir tun sollten, we wouldn't even have to make the decision whether to go over the line or not. Dann würden wir uns gar nicht vor diese Entscheidung gestellt sehen, müssen wir da drüber oder nicht. We'll pick this up next week. It's a big subject. Nun, wir werden nächste Woche damit weiter tun. Es ist ein großes Thema. But before you buy your bathing suit this year, please. Aber bevor ihr euch heuer einen Badeanzug kauft, bitte. Let me ask one question. Eine Frage will ich euch stellen. All the guys raise your hands. Alle Männer sollen mal ihre Hand heben. If you're a man, raise your hand. Wenn du ein Mann bist, dann hebe mal deine Hand. Women, you see, ladies, you see all these men here. Raise your hand. Frauen, seht ihr alle diese Männer hier? Okay. Only the men that are not affected by particular bathing suits, put your hands down. Also nur die Männer, die keine Einflüsse erleben durch bestimmte Badeanzüge, die sollen die Hände jetzt wieder runternehmen. Everybody's hands are still up. Die ganzen Hände sind noch oben. Wait a minute, there's some ladies' hands up there. Moment, da gibt's auch Frauen, die Hände oben haben. Okay, all ladies put their hands up. Sollen mal alle Frauen die Hände heben? Be more interesting now. How many ladies are absolutely not affected by anything a guy can wear? Put your hand down. Wie viele Frauen haben überhaupt keinen sind überhaupt keinen Einflüssen ausgesetzt in Bezug auf die Kleidung von Männern? Gentlemen, are we looking? Also Männer, schauen wir? Get another bathing suit, please. Kauft euch einen anderen Badeanzug, eine andere For Badehose. For the sake of the church. Um der Gemeinde willen. Why do we have to come to the church and be living in a jungle? Warum müssen wir da zur Gemeinde kommen und wie in der Wildnis leben? Why do we have to go to a summer vacation and having to close our eyes and think? Warum müssen wir auf den Sommerurlaub fahren und müssen da die Augen verschließen vor gewissen Dingen? I don't want to know what your wife's behind looks like. Ich möchte nicht wissen, wie deine Frau da von hinten aussieht. Ah, come on! Put some clothes on. You're there, you're eating an ice cream cone all of a sudden. Also, wenn du da ein Eis gerade isst, denkst du dir. You go down, you sit down on the blanket, you just go. Du setzt dich da auf das Handtuch. You put your towel on, you're changing your shirt, you look and go, ah. Du legst das Handtuch um, wenn du dich umziehst. Why should that happen? Warum soll das überhaupt passieren? It doesn't have to happen. Es muss nicht geschehen. Make a break. Stopp damit, hör auf damit. Hör auf or make a break? Hör auf damit. Make a break sounds better. Make a break. Hör auf damit. Ha ha ha ha! Can you say make a break in German? Make a break? Mach mal Pause. Aber das klingt nicht gut. Pause? Incredible! Make a pause, right? Make a break away. What is that? Translators, help, please. Brich damit. There we go. Brich damit. Brich damit. Yeah, we just made a new word up. It doesn't exist in the German language. Brich damit, right? Brich auf. Anybody else? Brich auf. Brich damit. Geh weg. Los von dem. Okay, here we go. Shall we pray? Sollen wir beten? Father in heaven. Vater im Himmel. We think of these stories. Wenn wir an diese Geschichten denken. We see the principles. Und wir die Prinzipien dahinter sehen. We don't want to be here in indifference. Wir wollen jetzt nicht gleichgültige Hörer sein. We don't want to live in sin. Wir wollen nicht in Sünde leben. It hurts people. Das verletzt Menschen. And it hurts us. Und es verletzt auch uns. Whatever the area is. In welchem Bereich auch immer. The Holy Spirit knows. Der Heilige Geist weiß es. Father, we pray that we could make a break. Vater, wir beten, dass wir hier aufhören können damit. Even from the smallest things. Auch bei den kleinsten Dingen. That the Holy Spirit is putting light on. Dass der Heilige Geist hier Licht hineinbringt. Maybe people who don't attend service. Vielleicht Menschen, die nicht zum Gottesdienst kommen. Are just indifferent to hearing the word. Oder die einfach gleichgültig sind gegenüber dem Wort. People who don't put in the offering. Leute, die nicht in die Spende geben. To help bring the gospel to people. Oder die mithelfen, das Evangelium hinauszutragen. Let's make a break. Lass uns aufhören damit. Maybe someone's here tonight. Vielleicht ist jemand hier heute Abend. And they've never received Jesus. Und du hast noch niemals Jesus empfangen. Pray with me. Dann bete mit mir. Say God in heaven. Sag Gott im Himmel. I want to be saved. Ich möchte errettet werden. I want my sins forgiven. Ich möchte, dass mir die Sünden vergeben werden. I've been over that line for years. Ich habe nun jahrelang diese Grenze überschritten. It's a lifestyle. Es ist ein Lebensstil. Forgive me my sin. Vergib mir meine Sünden. Deliver me from myself. Befreie mich von mir selbst. Give me the gift of eternal life. Und gib mir die Gabe des ewigen Lebens. Just pray those words. Bete diese Worte einfach. God, forgive me. Gott, vergib mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.